alles so berührt, alles Material. Er ist derjenige, der gibt. Und keiner kann irgendein Mensch etwas voranhalten, wenn er ihn gibt. Und kein Mensch kann etwas nehmen von einem, von einem. Wir bezeugen, dass es kein Gift gibt, dass es kein Gott gibt, außer Allah SWT. Wir bezeugen, dass Muhammad SAW sein Diener und Gesandter ist. Also liebe Geschwister, liebe Gäste Allahs im Hause Allahs, möge Allah unsere Sünden verzeihen und möge Allah unsere Schritte ins Paradies führen. Amen. Und es geht immer noch darum, in unserer Vortragsreihe über die Eigenschaften von denen, die Allah SWT liebt. Und was wir haben vorhin vor den, also vorhin, also am Anfang der Reihe, haben wir über diejenigen, die Gutes tun, gesprochen. Und letztes Mal haben wir über diejenigen geredet, die gerecht sind. Und wir haben noch diesen Vers zitiert, das Surah Al-Hujurat, Surah 49, wo Allah SWT sagt, dass Allah SWT die Rechthandelnden liebt. Ja, das war Surah 49. Und was man da liebt, die Gerechten, diejenigen, die Gerechtigkeit zwischen den Menschen verbreiten, auch wenn es gegen sich selbst sind. Und was man da sagt, auch Surah Al-Nisa, also Surah 4, oh ihr, die glaubt, seid gerecht, auch wenn es gegen euch selbst ist. وإن تنهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. مع هذه الآية إسقاطا على مدرسة العدل التي أرسلت ثوابت العدل في الكون جميعا على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي تعلم منها المتعلمون وتعلم منها كثير من الناس من عرفه وآمن منه ومن لم يعرفه ولم يؤمن به تعلموا من عدله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حقق العدل في حياته ولو كان على حساب نفسه. تذكروا سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة أحد، في غزوة بدر، كان يسمى الصفوف بين الناس، اسمعوا إلى أحب الخلق إلى الله، اسمعوا إلى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اسمعوا إلى أول من يدخل الجنة، إلى أول من يجاوز الصراط، إلى أول من يفزع من قبره، اسمعوا إلى أول من أعلن راية لا إله إلا الله، سيد الخلق أجمعين. اسمعوا كيف يقول وكيف فعل حين كان يسوي الصفوف في غزوة بدر، في معركة بدر، وكانت بيده عصا، وفي رواية قدح، فكان يسوي به الصفوف وإذا بصحابي انفرد عن الصف. وسمى نواه وفي قراءة نواه ابن غزية. هذا الرجل war nur ein bisschen über den über die Reihe. Und Prophet Sallam hat mit dem Stoff ein bisschen so angepasst. Und wir wissen eigentlich, wie schwer der Prophet Sallam schlägt. Also das war auf jeden Fall nicht stark. Weil einmal hat der Prophet Sallam sogar zu seiner Frau Aisha gesagt, mit einem kleinen, sehr kleinen Stück Holz, das war ein Miswak, ja, dass er, also wenn er ganz schlimm wäre, dann hätte er seine Frau quasi mit einem sehr, sehr kleinen, dünnen Stück Holz geschlagen, also eigentlich gar nicht symbolisch gemeint. Und deshalb wissen wir durch diesen Hadith, dass der Prophet, er schlägt nicht und er tut auch nicht weh. aber nicht desto trotz. Er hat den Mann kurz mit dem Stock angepasst, um ihn nur kurz in der Reihe nochmal zu bringen. Und der Mann hat gesagt, oh Rasulullah, das war mir unangenehm, du hast mich wehgetan mit dem Stock. Und der Prophet sallam hat immer den Jenseits in sich. Er hat immer das Jenseits in sich. Und kann es sich nicht erlauben, dass würde er sterben mit irgendeinem Unrecht auf seine Seele. Und deshalb, vor allen Menschen, hat er die Basis der Gerechtigkeit gezeigt, wie die Gerechtigkeit aussieht. Damit am Ende, nicht am Tag der Auferstehung, kommen Menschen zu, also zu wir normalen Menschen, am Tag der Auferstehung, wir werden alle unsere Hasanat voneinander wegnehmen, weil wir sterben alle mit so viel Unrecht auf unsere Konten und wir wissen das gar nicht, weil uns die Gerechtigkeit nicht so wichtig ist. Und am Tag der Auferstehung wird es so sein, dass man steht und einer kommt zu dir und sagt, du hast mir übel Nachrede gemacht, jetzt gib mir deine Hasanat. Du hast mich verletzt, gib mir deine Hasanat. Du hast mich beleidigt, gib mir deine Hasanat. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man auf so einen sehr, sehr sensiblen Punkt auch achtet. Und deshalb sagte der Mann zu Fissasallam, ja, Rasulullah, du hast mich wehgetan mit dem Stock. Und was hat der Fissasallam gemacht jetzt? Oh ja, er hat nicht nur das gesagt, er hat gesagt, oh Rasulullah, du hast mich verletzt und du bist derjenige, der mit Gerechtigkeit gekommen bist. Von der Wahrheit. Und der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dass unbedingt die Reihe gerade haben will, ist, weil er wollte unbedingt, dass die Reihe gerade ist. Das war der schöne Vers in es gibt einen schönen Vers im Koran, wo Allah sagt, er mag, dass die Leute, die in Allahs Weg kämpfen in einer Reihe. Und deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, er wollte unbedingt, dass diese Gefährte wieder zurück in der Reihe geht, damit die Reihe eben wird. Und er hat ihn kurz mit dem Stock geschlagen, damit er wieder zurück in die Reihe geht. Und deshalb hat der Prophet gesagt, er hat dann quasi so sein Hemd so nach oben gezogen und hat seinen Bauch gezeigt und gesagt, nimm dein Recht vor mir, wie ich es von dir genommen habe. Weil am Tag der Auferstehung gibt es gar keine, also ich kann das nicht mehr wieder gut machen sozusagen. Und was hat der Mann gemacht? Also bevor das hören, das ist auch ganz wichtig vor allen Menschen. Und alle Gefährten haben gesagt, wirst du dich wirklich dein Recht nehmen vom Propheten? Wirst du wirklich dein Recht nehmen vom Propheten? Und Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat sich ruhig gestellt und gesagt, das ist Gerechtigkeit. Das ist Gerechtigkeit und quasi es geht euch in anderen Worten nicht an. Ich habe ihn verletzt und er hat das Recht jetzt, mich zu verletzen, wie ich ihn verletzt habe. Und deshalb hat der Prophet Sallallahu alaihi wasallam seinen Bauch freigemacht, hat gesagt, schlag mich auf meinen Bauch, so wie ich dich geschlagen habe. Und obwohl die Gefährten waren das alles unangenehm, weil sie hatten Angst, der Mann wird sich wirklich am Prophet Sallallahu alaihi wasallam rächen, sozusagen. Ja, aber der Prophet sallam, es war ihm wichtig zu zeigen, die Gerechtigkeit ist kein Spielzeug. Das ist kein Spiel. Und vor allen Menschen zu zeigen, was ein Beispiel das ist. Und gucken wir uns heute an. Heutzutage, wir machen so viel Falschzeugnis und wir lügen und wir sagen so viele Wahrheit nicht, die wir hätten sagen sollen. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen so einem Zeit und zwischen uns heute. Wer kommt heutzutage und sagt, ich habe Unrecht getan, komm und bestraf mich für den Unrecht, den ich getan habe. Wer heutzutage geht und sagt, ich habe gelogen, ich will dir die Wahrheit sagen. Und deshalb, als der Todesengel zum Propheten Muhammad gekommen ist, er hat unter seinen Ehefrauen absolut mit denen gerecht lief. Auch wenn es um ein Wort ginge, er hat keine einzige seiner Ehefrauen ein Wort mehr gegeben als die andere. Sogar die Wörter, die er benutzt hat, waren alle gemessen und in einer Balance. Und deshalb hat der Prophet sallam, als er in sein Todesbett sagte zu Ali und Abbas, also der Prophet sallam, also Ali und Abbas, die fragen den Prophet sallam, weil er kann nicht mehr laufen. Und er in so einem Zustand, er geht im Haus jeder einzelne seiner Ehefrauen, obwohl er schwer krank ist, der Fischer, und fragt um Erlaubnis, ob er bei Aisha bleiben darf. Also erstens, er ist schwer krank und trotzdem sagt er, bringt mich zu jeder einzelne meiner Ehefrauen. Bringt mich doch hin, nicht, dass sie zu ihm kommen, nein, er geht hin. Das ist der erste Punkt seiner massiven Gerechtigkeit. Und zweitens, er bittet um Erlaubnis, weil er will nicht ihr Recht nehmen an einem Tag, wo er jetzt bei dieser Ehefrau sein soll. Er geht in einen schwer kranken Zustand dorthin und bittet um Erlaubnis. Und deshalb in einem anderen Hadith, wo ich das einmal gesagt habe, keiner von euch soll am Tag der Auferstehung kommen und die Hälfte seines Körpers also ist quasi verformt und schiebt nach unten. Und das ist die Strafe für den Mann, der zwei Ehefrauen hat. Und dieser Mann geht mit einer Ehefrau um und mit der anderen Frau geht er andersrum. Und er wird eine Strafe bekommen am Tag der Auferstehung, weil er nicht gerecht mit seiner Ehefrau war, wird er zwei, also ein Körper wird eine bestimmte Form haben und die andere Seite seines Körpers eine andere Form. Insofern ist die Gerechtigkeit kein Spielzeug. Wir sehen jetzt, wie der Prophet Salam war im Schlachtfeld. Und wir haben jetzt gesehen, wie er war mit seiner Ehefrau. Einmal war der Prophet Salam in einer Sitzung, ja, in der Moschee, in einem dieser, also eine Sitzung, der Kommandositzung. Und die Menschen kommen und sitzen also in einer bestimmten Ordnung mit dem Prophet. Ja, und die Leute sitzen alle einen Kreis ohne Prophet herum. Und einmal kam ein kleiner Junge und saß zum Rechten des Propheten. Und es war eine Gewohnheit der Gefährten, wenn der Prophet sallam etwas trinkt, dann würden sie aus dem gleichen Gefäß trinken, um das Segen zu holen. Und der Prophet sallam hat auch immer gesagt, fängt immer vom Rechten an, denn vom Rechten ist immer das Segen. Also wir essen mit Rechten und wir sollen ja alles, inshallah, so viel wie möglich mit dem Rechten tun. Und deshalb, der Prophet sallam sitzt jetzt in seiner Sitzung und rechts von ihm sitzt halt so ein kleiner Junge so. Ja, und das ist eine wichtige Sunna, das alles. Und was hat der Prophet sallam gemacht? Er hat jetzt aus seinem Gefäß getrunken und hat es dann dem Jungen gegeben, weil der Junge saß an seinem Rechten. Und in dieser Sitzung sitzen sehr viele ältere Menschen, ehrbare Menschen. Und der Prophet hat Folgendes gemacht. Er hat den kleinen Jungen um Erlaubnis gebeten, den Älteren zuerst das Wasser zu geben. Er hat gesagt, gibst du mir das Erlaubnis, weil eigentlich sollte es von rechts gehen. hat er gesagt, wirklich ist bitte den älteren Mann zu erziehen. Und der kleine Junge hat den Prophet respektiert und hat seine Gefühle respektiert. Und er hat respektiert, dass er ein kleiner Junge ist, inmitten sehr viele ältere Menschen. Und der kleine Junge hat gesagt, O Rasulullah, hat gesagt, und der kleine Junge hat gesagt, ich würde alles für dich tun, für dich, O Rasulullah, außer dies. Also diese kleine bisschen Wache, ich kann das nicht an den älteren Mann geben. Weil er wollte unbedingt dieses Segen haben. Und eine andere Geschichte. Also eine andere Geschichte, da wo ein Mann namens Saad und sein Sohn, die haben gesagt, also es ging jetzt, es geht jetzt darum, sie wollen jetzt irgendwie in eine Schlacht gehen. Achso, okay. Es geht jetzt darum, um diese Mentalität, die gefällt im Allgemeinen. Also wir sind ja immer noch mit der Geschichte vom kleinen Jungen. Der Sheikh hat kurz eine andere Geschichte so schnell erwähnt. Ihr könnt mich dann später jetzt auf diese Geschichte nochmal nachfragen, aber ich werde die jetzt nicht erzählen. Weil es einfach nur so ein kleines Beispiel, so ein Nebenpunkt so. Aber es geht jetzt darum, der kleine Junge jetzt, er sitzt am Rechten des Propheten, aber jetzt diese Segen zu verpassen, er würde das ungern machen. Und wir gucken diese Gerechtigkeit von Prophet, wie er von einem kleinen Jungen um Erlaubnis gebeten hat. Und gucken wir jetzt nochmal Omar ibn Khattab, als er damals Khalif war, und er ging zum Markt rein. Und er hat einen Mann namens Iyas getroffen. Ein Mann namens Iyas ibn Salama. Und der Mann saß dann so auf der Straße. Und Omar hat zu ihm gesagt, steh auf von der Straße. Geh weg von der Straße. Und hat ihn kurz so mit seinem Stock angefasst, so mit seinem Stock. Er hat gesagt, steh auf von der Straße. Und hat ihn so mit seinem Stock. Und der Mann hat dann gesagt, und dann kam so ein Insekt auf den Mann und hat ihn nicht, aber es hat den Mann nicht interessiert. Und Omar hat gesehen, dass obwohl diesen Insekt den Mann nicht verletzt hat, er hat ihn mit seinem Stock geschlagen und hat dann eine Lehre daraus gezogen, dass er diesem Mann quasi Unrecht getan hat und sonst. Obwohl er ihn eigentlich nur kurz mit dem Stock angefasst hat, hat er gesagt, steh auf von der Straße eigentlich. Und dass die Gerechtigkeit so weit geht, dass man so ein Bewusstsein hat für die Gerechtigkeit, so ein tiefgreifendes Bewusstsein für die Gerechtigkeit, ist das natürlich eine ganz andere Welt als die Welt, in der wir heute leben. Und der Mann geht dann wieder nach Hause und Omar sucht ihn dann. Das ist Omar ibn Khattab, der Mann, der einmal zu einer Frau gegangen ist, hat gesagt, hat der Führer der Gläubigen sich verletzt? Sie hat gesagt, ja. Sie hat gesagt, wie viel kann ich dir das wieder gut machen? damit es halt wieder gut gemacht wird. Und sie hat gesagt, so 600 Dirham und er hat das bezahlt. Also ein Mann, der die Gerechtigkeit ernten muss. Also Omar hat den Mann gefunden, hat gesagt, hättest du gern eine Hajj? Er hat gesagt, ja, aber ich hab nicht die Mittel dazu. Und er kam dann, Omar kam dann zurück und hat ihm 600 Dirham gegeben. Er hat gesagt, nimm das und geh damit zur Pilgerfahrt. Und der Mann sagt, ist das ein Kredit? Er sagte, nein, das ist ein Geschenk. Er hat gesagt, geh zum Hajj. Das ist für den Schlag, den ich dir gegeben habe. Und der Mann sagte, diese Schaden zum Stock habe ich eigentlich gar nicht gespürt, es war auch nicht so schlimm. Und Omar sagte, ich kann mich daran erinnern, und mir tut das weh. Also wir sehen hier ein Herrscher, es tut ihm weh im Herz, dass er jemand anders mit seinem Stock angefasst hat, obwohl der angefasst worden ist, er hat das auch gar nicht gespürt und gar nicht so richtig wahrgenommen, aber es hat ihm persönlich so weh getan, dass er einen anderen Menschen geschlagen hat, obwohl das kann man auch gar nicht der Schlag nennen, dass er ihn eine Pilgerfahrt spendiert hat. Und das ist einfach nur das andere Level, auf dem solche Männer sind. Und das ist einfach nur die Schule von Omar, wo er selbst gesagt hat, einmal, das ist jetzt ein Hadith von Omar, wo er selbst sagt, rechnet über euch selbst ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Und betet, bevor über euch gebeten wird. Also in anderen Worten, jeder soll mit sich selbst Rechenschaft ablegen, bevor er vor Allah Ta'ala steht. Und da wird auf jeden Fall Rechenschaft abgelegt. Und deshalb, bevor es dazu kommt, dass man vor Allah Ta'ala steht, ja, und da wird alles zur Rechnung getragen, sollte man jetzt schon mit sich selbst Rechenschaft ablegen, damit die Rechnung besser aussieht später. Wir haben hier schließlich alle so eine Art Balance. Und deshalb für die Gerechtigkeit von damals würde jemand etwas verkaufen und steht auf einer Seite zum Beispiel jetzt 1 Kilo Tomaten und die andere Seite steht zum Beispiel jetzt das Geld und wie auch immer oder das Gewicht. Man gibt immer ein bisschen, den Kunden ein bisschen mehr Angst, ihn zu verletzen. Und so muss man das auch gucken. Wir haben alle eine Balance von guten und schlechten Tagen. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, es ist eine andere Sache zu tun und es ist etwas anderes zu sagen. Wir reden jetzt alle. Wir reden jetzt über die Gerechtigkeit. Wir müssen aber dann wirklich schauen, wie sollen wir das wirklich praktizieren. ألم تقرأوا قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى Es gibt auch der Vers im Koran, wo es alle sagt, derjenige, der Gutes tut, im Gewicht eines Atoms oder Staubkörnchens wird es sehen. Und derjenige, der Schlechtes tut, im Gewicht eines Staubkörnchens wird es sehen. Und deshalb, alles, was wir Schlechtes tun, wir werden es sehen. Und deshalb müssen wir so, wie es geht, damit aufhören, mit dem Schlechten, was wir tun. Und wenn wir das schaffen, dann gewinnen wir auch am Tag der Auferstehung, inshallah. Und das ist das, was wir gelernt haben auf der Schule von Muhammad sallallahu Da haben wir die Gerechtigkeit gelernt. Die Gerechtigkeit auch gegen einen selbst. Aber ihr wisst ja, der Zustand von heute. Wir gucken heute Die Menschen heutzutage, sie tun eigentlich, was sie wollen. Unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist. Wenn es nicht im Rahmen der Scharia ist, dann werden sie nicht da hören. Also viele Leute tun, was sie wollen. Also sie halten sich an die Gebote und Verbote Allahs. Sie halten sich an der Scharia, wenn es ihrer Interessen entspricht. Und wenn es nicht ihrer Interessen entspricht, dann halten sie sich nicht daran. Und das, somit können wir messen, wie gut und wie schlecht wir sind. Das ist eigentlich die richtige Art und Weise zu messen. Ich bin jetzt mit etwas konfrontiert, was ich wirklich nicht machen will. Aber ich muss. Ich habe gelogen und jetzt muss ich die Wahrheit sagen. Ich will aber nicht. Aber ich muss das machen. Man macht es und man weiß, dass man eigentlich eher das niemals hätte gerne machen würden. Aber man macht es trotzdem. Und das ist eigentlich die Messlatte, womit wir messen können, wie gut oder wie schlecht wir sind. Und heutzutage haben wir Innenminister und Präsidenten in unseren Ländern. Sie entführen die Menschen und heutzutage wissen wir auch gar nicht, wo diese Menschen sind. Also Ungerechtigkeit ohne Ende. Sachen, wofür sie am Ende für alles Materielle, Vorsorge und Teile massiv zur Rechenschaft gezogen werden. Also, liebe Brüder und Schwestern, weht euch, ihr lässt euch blenden von euren Muskeln und eurem Geld und eurer Macht. Am Ende, wenn ihr nicht gerecht mit euch selbst seid und gerecht mit den Menschen, es gibt keine Macht, die euch vor Allah SWT schützen wird. Es gibt keine Macht, die euch vor Allah SWT schützen wird am Tag der Auferstehung. Und wir machen inshallah nächste Woche weiter mit der Gerechtigkeit. Der Prophet hat gesagt, es gibt keinen Tag, kommt der Morgengebet, also wenn die Sonne kommt, immer wenn jetzt die Sonne hochgeht, gibt es zwei Engel, die miteinander reden. Also beim Sonnenaufgang, es gibt einen Engel, der für die Nacht zuständig ist und einen Engel, der für den Tag zuständig ist. Und beim Sonnenaufgang treffen sie sich. Und der eine sagt zum anderen, warum wurden diese Menschen erschaffen eigentlich? Und sagt der andere Engel zu ihm, es wäre besser, all diese Geschöpfe Allahs, die würden wissen, warum sie eigentlich erschaffen sind. Und der Prophet fügt hinzu, es wäre besser, wenn die Menschen, also die Schöpfung, würde wissen, weswegen sie erschaffen worden sind und diesbezüglich auch handeln. Also hat der Prophet das dann so quasi erwähnt. Also hinzugefügt. Es wäre einfach nur besser für die Menschen, wenn sie wissen, warum sie erschaffen worden sind und diesbezüglich dann dahin auch arbeiten. Und dann sagen die Engel, würden die Menschen nur wissen, was sie tun und dann arbeiten, dann würden sie auch taube machen für all ihre schlechten Taten. Würden sie aber nur wissen. Und dieser Hadith bringt uns eine wichtige Lehre. Wenn ein Mensch weiß, warum Allah ihn erschaffen hat und weiß, was sein Ende ist, und wir wissen ja, unser Ende ist zwischen Paradies und Hölle, und keiner kann entweder von dem oder denen entkommen. Und deshalb, wenn die Leute wissen etwas in der Religion und nicht daran handeln, was einem passieren kann, ist, wenn man Sünden macht und sie selbst Unrecht und andere, dass man darauf beharrt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man weiß, dass was man tut schlecht ist, dass man nicht aufhört. Alle Menschen tun Fehler und alle Menschen haben Sünden. Aber wir müssen von den Besten gehören und die Besten sind diejenigen, die zu Allah zurückkehren.